So, die erste Folge im neuen Jahr. Ja, neue Folge. Und der Marc ist schon völlig dabei, weil Marc hat viel zu berichten. Was ist nämlich alles neu im Jahr 2022? Vielleicht wird es ein ganz, ganz kurzer Beitrag. Keine Ahnung, ihr werdet es feststellen, aber nur, wenn ihr jetzt reinhört, René, oder was sagst du? Nun sag doch mal was. Du kannst doch ruhig mal was sagen. Ich kann nur sagen, es gibt auch richtig tolle Sachen zu hören. Nicht nur das, was uns erwartet, sondern natürlich auch wieder was zum Lachen. Aber hört einfach bis zum Ende, dann wisst ihr, was ich meine. Genau. Dann los jetzt. Fahr das Jingle ab. Das ist Jingle. Hallo und herzlich willkommen zur 76. Ausgabe vom Berlin-Podcast. Irgendwas ist doch immer ein Podcast von drei waschechten Berlinern aus der Hauptstadt, nicht nur für Berliner. Ich bin Stefan und hier ist der Mann, der an Silvester jedes Jahr extra viel Brot kauft, aber nicht zum Essen. Hier ist René, hi. Ja, hallo Stefan, hallo da draußen an den digitalen Empfangsgeräten. Wir haben heute den 29. Dezember 2021. Und Zeitloch. Ja, das ist eigentlich unsere inoffizielle Silvesterparty und weil man zur Party nicht alleine kommt, habe ich einen Freund mitgebracht. Hallo Marc. Ja, hallo Marc. Ja, nee. Na ey, Kumpel Stefan. Nicht so eng. Na? Alles senkrecht? Ja. Strich, hängt alles? Weihnachten überstanden? Hängt der Bauch noch nach unten von der Weihnachtsente, vom Weihnachtsbraten, von der Weihnachtsgans? Ja, du, es gab so viel Weihnachten, was so essenstechnisch angeht. Nach 4 Tagen Rotkohl, Klöße und irgendwelches Geflügel. Es war Pute, ja. Es war Gans und es war ein Kassler, ein Geflügelkassler. Aber du hast was vergessen bei der Aufzählung. Ach ja, was denn? Wen denn? Kartoffelsalat. War nicht dabei. Ja. Es gab nur Klöße und Rotkohl und Soße und Geflügel und auch mal ein Kassler. Und danach waren ich und meine bessere Hälfte überglücklich, mal einen Tag nur mit einer Stulle begehen zu können, essenstechnisch. Alexa geschmiert. Machen wir eine Stulle. Genau. Für alle da draußen, die es noch nicht gehört haben, Alexa, mach mir eine Stulle. Und für alle, die mit dem Gag nichts anfangen können, so wie ich, hört euch nochmal die letzten 10 Folgen an. Irgendwann, da muss er geboren worden sein. Je öfter man ihn hört, desto lustiger wird er. So ist es, ne? Ja, ich muss sagen, Weihnachten fand ich diesmal ganz entspannt, weil so diese Fressorgien hatten wir bei uns nicht. Und das war echt gut. Also wir hatten nur den klassischen Kartoffelsalat, der für ein paar Tage gereicht hat. Und ja, gab es heute noch zum Frühstück, ne, Stefan? Genau, extrem viel Schokolade. Da haben es meine Eltern übertrieben dieses Jahr wieder. Ach, wie ja, es halt immer so ist. Die sehen halt immer noch den kleinen süßen Stefan. Ja, seht ihr doch auch, oder? Der in seinen in kiloweise Kinderüberraschungseiern dann sitzt und mit schokoverschmiertem Mund Plastik teilen zwischen den Fingern. So sieht's aus. Na? Ja, also Weihnachten haben wir geschafft. Haken dran. Oder möchte noch jemand eine Weihnachtsstory von euch erzählen, die wir unbedingt wissen müssen? Es war sehr knapp dieses Jahr, was die weiße Weihnacht angeht. Bei uns in Berlin, erinnert euch dran, es schneite so wunderbar und der Schnee blieb auch liegen. Aber im Laufe des Tages ging der Schnee dann in Regen über und am nächsten Tag war dann quasi schon wieder alles weg. Ich bin ja der Meinung, wir hatten trotzdem weiße Weihnacht, weil ein bisschen was von dem Schneemann, den unsere Kinder hier in der Siedlung gebaut hatten, mit dem Schnee, der dort runterkam, der war am nächsten Tag auch noch übrig. Also wir haben so einen kleinen Rest-Olaf dort noch in der Siedlung gehabt. Und okay, auch wenn es nicht flächendeckend war, aber es war ein bisschen Schnee und es war Weihnachten, weiße Weihnacht in Berlin. So schnell gehen 10 Jahre rum. Ja, das können wir mal gelten lassen. Das war also gar kein Schnee am 24. Ich dachte, das wäre so Spezialschnee, so durchsichtiger, warmer Schnee. Da hast du was verwechselt. Spezialschnee. Aber ja. Man muss ja auch dazu sagen, es war ja auch richtig kalt die letzten Tage, ne? Also mit krassen Temperaturen auch nachts und am Tage. Heute geht's ja schon wieder. Und ich habe was Interessantes gelesen, und zwar wurde die Feuerwehr in Kaulsdorf hier in Berlin zu einem augenscheinlichen Brand in einer Kita gerufen. Und dann hat sich aber herausgestellt, da gab es einen Wasserrohrbruch. Und durch die Kälte war das alles nur sozusagen Wasserdampf, was da in die Luft ging oder in den zu sehen war. Und war täuschend echt zum Verwechseln mit einem Brand. Fand ich sehr interessant, als ich das heute gelesen habe. Ich habe auch eine Feuerwehrstory zu erzählen. Die hat sogar mit Weihnachten zu tun. Am 25. sind wir aus deiner Ecke da, Stefan, nach Hause gefahren morgens. Wir hatten nämlich Heiligabend genächtigt. Und da fuhren wir dann Höhe Gleisdreieck, da, von da, wo wir auch schon mal gesendet haben, von dem Technikmuseum. Park. Ja, genau. Und direkt vom Technikmuseum an der Spree haben wir eine große Qualmwolke im Vorbeifahren gesehen. Und dann haben wir gegrübelt, Feuerwehr rufen, ja, nein. Aber ja, dann haben wir halt angehalten, ich bin zurückgelaufen, da war der Qualm schon nicht mehr so doll, habe die Feuerwehr angerufen, habe dann versucht, die Stelle erstmal wieder zu finden, wo es brannte und ja, war dann so ein bisschen unsicher. Ich sag dann so, ja, ich kann es halt nicht einsehen, weil drumherum war so ein Bauzaun gewesen, es war abgedicht, blickdicht gewesen, aber es knallte und knackte und stank halt auch ordentlich. Und dann habe ich dem Feuerwehrmann gesagt, da können Sie nicht irgendwie jemand vorbeischicken, der das mal besser bewerten kann als ich. Ist natürlich nicht der Fall, ne? Das kam dann tatsächlich auch, das wurde ein richtiger Alarm dann ausgelöst, also eine richtige große Feuerwehr sollte dann kommen. Mhm. Und wie ich da stand und noch ein bisschen wartete, weil ich der Rauch war schon nicht mehr zu sehen, damit ich der Feuerwehr dann einweisen kann, blieb ich dann eben da noch ein bisschen, kam so ein, ich sag mal Penner, ohne es jetzt abwertend zu meinen, ne? Also ein augenscheinlich Obdachloser, vielleicht ist das bessere Wort, taucht dann plötzlich auf und sagt, rief mir über die Straße rüber, what's the problem? Ich sage, the fire is the problem. Und er, no, the fire is not the problem. Ja, offenbar war es sein Lagerfeuer gewesen. Auf einem illegalen Gelände. Dann dachte ich so, das kann er der Feuerwehr selber erzählen, weil mit der Rauchwolke, die mindestens 10 Meter hoch war, glaube ich, ist das schon fast Eingriff in den Flugverkehr. Ja, die kamen dann auch an und die sind wohl, ich hab's mir dann nur berichten lassen, sind auch gleich mit dem Wasserkanister irgendwie aus dem Auto ausgestiegen. Keine Ahnung, was dann da noch passiert ist. Ich glaube, mein erster Feuerwehrnotruf. Okay. Dazu eine kleine Anekdote von aus meiner Richtung. Und zwar habe ich in einer Firma gearbeitet und wir hatten Büroräume bezogen im 5. Stock mit einer wunderbaren Terrasse oben. Und dort haben wir eine Weihnachtsfeier ausgerichtet und haben dann auf der Terrasse Schwedenfeuer angezündet. Und das war dummerweise von der vielbefahrenen Straße, an der die Büros eben lagen, war es gut einzusehen. Eben auch von unten und da, also die Feuerwehr, glaube ich, kam dreimal kam sie und haben sie gesagt, pass auf, Keule, wenn wir noch ein viertes Mal kommen müssen, dann müsst ihr die Anfahrt hier aber bezahlen. Seht zu, dass er das Feuer hier ausmacht. Von unten kann man dann sehen, die Leute denken, das Haus brennt. Ja. Tja, so ist es aber wirklich so. Ich habe mich dann gefragt, ist das ein Fehlalarm? Also ist ein richtiger Alarm für eine Feuerwehr nur, wenn sie den Schlauch auspacken müssen oder wie werten die das? Lieber ein Fehlalarm als ein Alarm. Das ist schon, das habe ich mir auch gedacht. Deswegen habe ich auch, also ich kann es ja auch nicht bewerten. Ne? Ich dachte, am Telefon kann man das irgendwie klären, aber es ging tatsächlich nicht. Der Feuerwehrmann wollte lediglich wissen, ob Personen involviert sind, ob das Feuer irgendwo übergreifen kann und so weiter und so fort. Ja. Ich habe noch eine andere Story, die hat auch mit dem Notruf zu tun, und zwar in der Firma, wo ich und Stefan gearbeitet haben. Da hatten wir als Durchwahlen, als interne 100er-Nummern, also 100, 120, 130 und so. Und ich habe irgendwann mal meinen Chef anrufen wollen und war der Annahme, von außen hatte er die 110 und habe intern halt die 110 gewählt. Und dann hörte ich nur Polizei oder keine Ahnung, was der gesagt hat. Auf jeden Fall hat sich die Polizei gemeldet und ich so, und habe schnell aufgelegt, weil ich mich erschrocken habe. Und eine Minute später oder ein paar Sekunden später klingelt das Telefon und dann war die Polizei dran gewesen und fragte, ob ich gerade angerufen habe. Und dann habe ich denen die Situation erklärt. Hat er mich nochmal darauf hingewiesen, dass man nicht bei der Polizei anruft und einfach auflegt. Ja, genau. Weil sonst könnten die denken, du bist in einer Gefahrensituation. Und man hat dich gezwungen aufzulegen zum Beispiel. Ja. Oder du bist eine hilflose Person und kannst nicht mehr reden und so. Das stimmt. Mit dem Kopf auf die Gabel gefallen. ich habe in derselben Firma mal Feueralarm ausgelöst und da war es so gewesen, der Feueralarm war an die Feuerwehr gebunden. Und zwar hatte ich mir in der Mikrowelle so eine, wie heißen diese China-Frühlingsrollen, ein paar Frühlingsrollen gemacht. Frühlingslollen. Und die gingen, das waren so eine 3 Minuten in der Mikrowelle drehen lassen, habe ich gemacht und die wurden dann schwarz und qualmten und ich war nicht zugegen und da wurde in der Zeit der Alarm ausgelöst. Und irgendwie habe ich nur mitgekriegt, hatte die Sekretärin gesagt, ich müsste jetzt ganz schnell bei der Feuerwehr anrufen und sagen, dass nichts ist. Ja. Achso, der Fehler war übrigens, sie hätten tiefgefroren. Tiefgefroren hätten sie 3 Minuten gemusst. Spannende Storys, die wir alle in unserer gemeinsamen Arbeitszeit erlebt haben, oder Marc und René? In der Tat. Ja. Aber schauen wir doch frohen Mutes in das neue Jahr, was ja für unsere Hörer schon begonnen hat. So ist es. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Genau, wir haben die tollen Tage schon überstanden und deswegen heißt unsere Folge auch so, überstanden. Keine Ahnung, wie das Silvesterfest für euch abgelaufen ist, wie es für die Stadt im Allgemeinen abgelaufen sein wird. Ich habe ja so die Hoffnung, dass es ähnlich, in Anführungszeichen, ruhig, aber auf jeden Fall genauso sauber wie im letzten Jahr vonstatten gehen wird. Sprich, dass die Straßen eben nicht verdreckt und halb versprengt und gesprengt wie Südbeirut aussehen, sondern ich sag nur Hermannplatz. Ein Platz, wo man ja nichts machen darf, was so viel heißt wie, okay, jeg 10 Meter in irgendeine angrenzende Straße und dann spiele ich da Krieg. Keine Ahnung, wie es ablaufen wird. Ich drücke uns auf jeden Fall die Daumen und wie gesagt, wenn ihr das hier anhört, dann wisst ihr da schon Bescheid. Dann hat nämlich das neue Jahr schon lange begonnen. Naja, ihr seid ausgeschlafen, ihr seid wieder auf Arbeit, möglicherweise. Oh, hervorragende Oder habt vielleicht noch Urlaub die erste Woche. So, haben ja auch viele wahrscheinlich. Ich wollte gerade sagen, wer jetzt immer noch zuhört und sich von Stefans Borten hat nicht ins Boxhauen jagen lassen, wollen wir doch mal einen kleinen Ausblick aufs neue Jahr wagen. Stefan hat vorgeschlagen, wir möchten uns doch bitte jeder 3 Schlagzeilen für 2022 überlegen oder uns wünschen, sonst irgendwas, und die dann hier mal vortragen und diskutieren. Da würde ich ganz gerne vorpreschen. Und sagen, meine liebste Schlagzeile für 2022 wäre selbstredend. Corona ist überwunden und kommt auch nicht mehr wieder. Wäre das nicht toll? Ja, da kann ich, weil ich habe auch so eine ähnliche Schlagzeile, nur ein bisschen mehr formuliert, da kann ich mal kurz anknüpfen. Ich habe nämlich geschrieben, Sigma-Variante von Corona befällt die Bevölkerung, sorgt für gut gelaunte Menschen und alles riecht nach Einhorn. Corona ist aus der Welt geschafft. Alles riecht nach Einhorn. Na, hauptsächlich, ja, aber hoffentlich nicht von hinten, sondern von vorne. Lassen wir das. Genau. René, dein Beitrag dazu? Da muss ich an einen unserer Instagram-Follower und Witze-Beisteuerer denken, der einen Post machte, wenn du ein Einhorn sein kannst, dann sei ein Einhorn oder irgendwie so. Und auf dem Foto, auf dem Selfie, den er dazu zu dem Post abgesetzt hat, hat er einen Pümpel, so einen Klopümpel auf der Stirn. Ich wiederhole mal deinen René kurz. Aus dem wenn Mann. Du ein Einhorn sein kannst, dann sei ein Einhorn. Ja. Das und das finde ich, das ist auch eine sehr schöne Nachricht. Ja. So, hast du eine, René? Eine Schlagzeile? Nee. Ich Man muss dazu sagen, René hat zu tun. Es sind Schulferien und die Family nimmt ihn einfach ein zu 150%. Ich dachte, es wird ruhiger über Weihnachten, aber das Ganze. Wir sind froh, dass er hier ist. Ja. Nee, ich bin, die Stille durch euch befüllen lassen. Okay, Marc? Ja, dann natürlich nächstes Jahr 2022 findet mal wieder eine Fußball-Weltmeisterschaft statt. Diesmal in Katar. Ja, ich weiß, warum schüttelst du den Kopf? Das klang so, ich dachte, jetzt kommt so, nee, findet nicht statt. Und ich habe mich getäuscht oder falsch recherchiert. Also, findet statt in Katar, ja, das wusste ich. Und die Schlagzeile, die man sich natürlich wünscht, ist, Deutschland ist wieder einmal Fußball-Weltmeister. Und dann heißt es wieder, das interessiert mich alles nicht, der Scheißdreck. Weltmeister Sommer, den Potthammer. Richtig. Na, und wie ging das Lied nochmal? Lied? 74, 93, genau. Keine Ahnung. 2010, irgendwas. 72, 93, keine Ahnung, wie die Zahlen waren. Scheißegal, weiter singen, rechnen kann ich auch nicht. Genau. Ich hatte auch an so eine Schlagzeile gedacht, aber ich habe es dann sein lassen, weil ich glaube, das wird nicht beliebt, ne? Das wird eine komische WM. Weil die ist ja jetzt in einem Jahr, eine Woche vorher, steht der Weltmeister fest. Na, wenn wir in den Heiligabend reingehen. Du weißt doch, wie der Berliner Advent, sagt, erst mal kicken, dann mal schauen. Hast du vollkommen recht. Ne? Ich habe eine Schlagzeile. Oh, schön. Und René zwar, hat was. Ex-Bundeskanzlerin Merkel wird aufgrund einer Petition aus der Rente geholt. Bei mir steht auf dem Monitor, Angela Merkel ist zurück. Oh. Schön, dass wir ähnliche Gedanken haben. Das finde ich doch mal witzig. Naja, ich ne? glaube, nicht ganz ähnlich sind die nicht, ne? Naja. Nun lass doch mal die Oma. Ja, genau. Die soll ihren Ruhestand genießen. Genau. Ich habe noch eine Schlagzeile und zwar künstliche Intelligenz. Leihroller fahren sich eigenständig vom Gehweg und parken auf vorgesehenen Flächen. Oh. Donnerwetter. Stefan. Komplett unrealistisch, aber kann man sich ja mal wünschen tun. Nein. Genau. Wir sind doch hier bei Wünsch dir was, oder? Ohne Vision komme ich nicht vorwärts. Stefan, bei dir ist doch schon wieder Weihnachten. Ja. Gut. Hat noch jemand eine schöne Schlagzeile? Selbstverständlich. Die wichtigste, die fehlt ja noch. Der Berlin-Podcast stürmt die Charts. Warum habe ich das nicht? Also ja. Da muss ich mich selber für ohrfeigen. Warum hat das keiner von euch? Ist ja unglaublich. Naja, weil wir sind ja hier bei sag ich jetzt nicht. Das wird alles Realität. Wart's ab. Ne? Ich habe auch noch eine. Spricht über den Berlin-Podcast. Hat noch jemand eine Schlagzeile? Ich hab noch eine, pass auf. Und zwar Verdopplung der Pflichtfeiertage in Deutschland. Pflichtfeiertage. Ich sag dir, eins brauchen wir in Deutschland nicht. Nämlich noch mehr Feiertage. Du vielleicht nicht. Musst du am Feiertag arbeiten? Du dann brauchst mehr dann Urlaub. Vier Tage ich wollte gerade sagen, du brauchst dann mehr Urlaub, aber wir brauchen nicht mehr Pflichtfeiertage. Weil was passiert denn an so einen Pflichtfeiertagen? Die Geschäfte sind zu. Keiner macht was. Nee, ich weiß nicht. Dann habe ich eine Alternative dazu, eine viel bessere. Neue Regelung im Arbeitsgesetz, Arbeitnehmer müssen an ihrem Geburtstag freigestellt werden. Unbezahlter Urlaub. Nee, aber dann einigen wir uns doch auf eine Regelung, die es schon in nordischen Ländern gibt. Wenn ein Feiertag am Wochenende ist, wird der Montag nachgeholt. Ja, finde ich gut. Das kann man doch mal machen, oder? Kann keiner mal meckern. Ich meine, der Berliner, dem fällt immer was zu meckern ein. Aber dann meckern wir über was anderes. Warte, wir können das noch ein bisschen ausbauen. Wir sollten in die Politik gehen. Und zwar folgendes. Brückentage sind zukünftig automatisch arbeitsfreie Tage. Ja. Gut, ist alles auf Brand. Kann auch aus ein Brückentag kann aus bis zu 4 Tagen bestehen. Anders genau. Formuliert, zwischen Februar und April wird prinzipiell nicht mehr gearbeitet. Ja. Einem sagen, ich bin begeistert, Mensch, von eurer Fantasie. Das ist, hätte ich nicht mit gerechnet. Ach, und da kommt noch mehr. Ich merke einfach, dass ich mit gewissen Aktionen eure Kreativität so ein bisschen fördern herauskitzelst, kann. Ne? Richtig. Ich fühle mich auch schon gekillert. Ich musste so ein bisschen lachen. Ja. Darf ich fragen? Du hast noch was. Ja, ganz genau. Ich habe noch eine Schlagzeile, die ich mir wünschen würde, nämlich, dass sich der Finanzmarkt beruhigt und die Inflation ganz schnell wieder sinkt. Denn die wirkt sich ja auf alles aus. Nicht nur auf uns als Endverbraucher, auch auf den Staat selber. Der hat auch darunter zu leiden, unter der Inflation und dieser Teuerungsrate, wie es auch heißt. Da fehlen Milliarden wir eine neue im Säckel. Währung? Neue Währung wird da wohl nicht reichen. Ja. Ist ja nur ein Beispiel. Ja. Also Marc, du meinst, dass da was notwendig ist auf dem Finanzmarkt. Da muss was passieren. Nein, so weit würde ich nicht gehen. Es kann sein, dass da schon entsprechend Hebel in Bewegung gesetzt wurden. Keine Ahnung, so tief stecke ich da im Thema nicht drin. Vielleicht regelt sich das auch alles demnächst wieder von mehr oder weniger von alleine. Ist einfach nur ein Konjunkturzyklus, den wir da durchlaufen. Boom, Bäse, Ose, Passe, wie der Börsenfachmann das nennt. Aber es wäre auf jeden Fall schön, wenn die Inflation demnächst mal bald wieder auf ein vernünftiges Maß heruntersinken würde. Es würde uns allen etwas mehr Sicherheit geben. Was, was auch im Bereich des Finanzmarkts doch ganz interessant wäre, wäre die Einführung eines von Zinsen auf einem Girokonto. Dass man auf einem Girokonto positive Zinsen bekommt. Das wäre doch mal eine Neuheit. Wer soll denn das bezahlen? Okay, entschuldige, dann nehme ich das so. Ich habe hab noch eine Schlagzeile, und zwar Vorstellung des Smartphone-Nachfolgers im Februar 2022. Smartphone-Nachfolger. Der Nachfolger des Smartphones wird im Februar 2022 vorgestellt. Der Chip. Nee, das Gerät, die Tablette, die du runterschluckst und dann hast du es. Ja, wir wissen noch nicht, was es ist. Habt ihr denn eine Idee? Ja, einige. Echt? Eine Uhr. Eine Uhr, eine Brille. Eine als Brille getarnte Uhr. Oder noch besser, eine als Uhr getarnte Brille. Nein, ich weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. Wir sind ja hier nicht die Auguren. Wir können ja nicht in die Zukunft. Genau, wir sind nur die mit den Ideen. Wir sind die mit den Ideen. Und Stefan, hast du noch eine finale Schlagzeile, die du dir wünschen würdest? Wenn nicht wirklich, nicht so also schlimm, keine, die ich hier vortragen würde. Weil dann kommen wir nämlich jetzt zu dem Faktenteil. Nämlich jetzt haben wir gesagt, was wir uns wünschen, was 2022 passiert. Aber es gibt natürlich einige Sachen, die auf jeden Fall passieren werden nächstes Jahr. Also und mitschreiben. Und da habe ich eine... Warte, Marc, bevor du loslegst, ich muss mein Antidepressiva nehmen, damit ich das jetzt ertrage, was jetzt kommt. So schlimm wird es doch nicht, oder Marc? Na, hoffentlich. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Also ich sag mal so, da ist für jeden was dabei. Das ist eine wahnsinnig umfangreiche Liste und ich habe nur Auszugsweise, ich habe mir so ein paar Rosinen daraus gepickt und die würde ich einfach mal runterrattern. Mach's kurz. Ich versuche es. Ihr meine, ihr kennt mich, ich und kurz. Also, die Volkszählung. Es wird mal wieder eine Volkszählung geben. Es sollte schon längst eine geben, aber die ist wegen Corona verschoben worden und nächstes Jahr ist es dann soweit im Mai. Wegen Corona. So, wann war die letzte Volkszählung? Stefan, wir hatten einen Podcast darüber gehabt. Der liegt schon viele, viele, viele, viele Jahre zurück. 2017? Nee, noch weiter. 15. Ja, ich glaube, das war noch in der ersten Podcast-Staffel. Da haben wir im, am U-Bahnhof Hellersdorf in dem Park über den Zensus uns unterhalten und den so richtig auseinandergenommen und Hintergründe ermittelt. Ich glaube aber, du meinst 2011, ne? Ist gut möglich, ja. Ja, 2011. Dann ist es schon 10 Jahre wieder her. Zeit. Ja, aber ich, das ist ja gerade ganz aktuell heute auch in den Nachrichten und ich musste so schmunzeln, so wie Marc gerade sagt, letztes Jahr verschoben wegen Corona. Dies Jahr wahrscheinlich nicht wegen Corona. Hm. Aber wieso ja, muss man dann zum Zählen anwesend sein irgendwo? Muss man irgendwo hinfahren? Nein, ich glaube, es sind die Ressourcen. Das wird online, kann man das machen, aber manche Sachen werden auch über eine Befragung gemacht. Eine direkte Befragung. Also ich habe sehr wenig Informationen dazu. Ich habe jetzt nur rasch diese Liste hier zusammengestellt. Aber zur Volkszählung habe ich zumindest so viel gefunden, dass es dort hieß, also kurz zusammengefasst, wer gefragt wird, hat auch zu antworten. Also es wird kein, es werden nicht alle Leute zur Volkszählung herangezogen, aber diejenigen, von denen man etwas wissen möchte, die sind dazu verpflichtet, dann auch daran teilzunehmen. Soweit mein Kenntnisstand. Das werden dann nicht alle gezählt oder was? Nö. Nein, es werden per Zufall eine Menge, ich glaube 2 Millionen oder 20 Millionen, irgend so eine Zahl habe ich gehört, bin ich mir jetzt nicht sicher, die werden per Zufall angeschrieben und die müssen dann antworten. Und in bestimmten Berufsgesellschaftsgruppen werden auch Leute befragt. um also einen repräsentativen Schnitt zu haben durch die Bevölkerung. Genau. Also werden gar nicht Leute gezählt, sondern es wird ein Bild gezeichnet von unserer Bevölkerung. Ja, du wie sollst immer. Fragen über dein Leben beantworten, ich über dachte, deinen Lebensstandard, wie du lebst. Ich dachte, eine Volkszählung ist, dass die Menschen mal einmal durchgezählt werden. Nein. Und dann hörst du den Nachbar vom Balkon rufen, 3338, und dann musst du rufen, 3339. Ach, verzählt, nochmal von vorne. Okay, nein, also wer mehr darüber wissen will, mag ganz klar googeln, ne? Dann kriegt man ganz viele Informationen. Da gibt es auch auf der Seite vom Bund eine entsprechende Seite zu dem Thema. Genau, bevor es wieder heißt, let me google that for you, macht's einfach selber. Ihr wisst, richtig, wie man mit dem Internet umgeht, ihr hört diesen Podcast, Punkt. Und übrigens, an dieser Stelle möchte ich mal erwähnen, dass ich persönlich mit der Volkszählung relativ schnell durchgekommen bin. Nur eure Kommentare haben wieder dafür gesorgt, dass wir jetzt schon wieder stundenlang an diesem einen Thema hängen geblieben sind. Hör ich da aber Kritik? Wir haben Hintergründe. Ja, ihr habt Gründe, meinetwegen auch dahinter. Na denn, jetzt aber bitte ein bisschen zügiger, Marc. Ja, ja, der Mindestlohn steigt. Sehr gut. Hurra, genau, das ist mal ein Applaus wert. Plastiktüten kommen weg. Es gibt wohl nur noch so diese Obsttüten oder so, und die sind noch erlaubt. Also diese ganz dünnen Dinger. Ansonsten verschwinden Plastiktüten komplett aus dem Bild des Lebensmittels. Wenn sie es nicht schon sind. Ganz genau. Des Weiteren kann man in der Bahn jetzt keine Papiertickets mehr kaufen. Habe ich festgestellt, gelesen irgendwo. Nur mit App. Ja, also genau. Wie kannst du nur irgendwie mit der App oder digital irgendwas erwerben. Dann kann man sich online arbeitslos melden ab nächstem Jahr. Mhm. Was auch immer das für Implikationen hat, also was auch immer damit verbunden ist. Na, weniger Papierkram und weniger Vororttermine natürlich. Weniger Vororttermine. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, auf den wir uns einigen können. Ich würde ganz rasch weitermachen mit damit, dass die Zigarettensteuer wohl offensichtlich wieder erhöht wird, weil Zigaretten werden nächstes Jahr wieder teurer. Die Tatsache, dass sie es hier erwähnen, lässt mich vermuten, dass es wohl wieder empfindlich teurer wird. Weil Prinzip oder gefühlt werden Zigaretten jedes Jahr ein bisschen teurer. Ich muss das wissen, ich bin Raucher im Moment noch. Aber nächstes Jahr scheint wohl da ein entsprechender Hub noch mit drauf zu kommen. Kannst du uns zum Thema Zigarette, mich würde es nämlich mal interessieren, den aktuellen Preis einer Zigarettenschachtel benennen? Nicht wirklich. Also es gibt eine Packungsgröße mit, ich glaube, 19 Zigaretten, die kosten jetzt 6,20 Euro. Der kommt auf so eine krumme Zahl. Tja, entwickelt sich halt. Von, was weiß ich, von 50 auf 6 Euro, auf 6,20, keine Ahnung. Ja. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Packungsgrößen und unterschiedliche Hersteller natürlich, und da variieren die Preise auch. Es gibt also auch preiswerte und in Anführungszeichen hochwertige Zigaretten. Also es ist ein bunter Markt. Also grob 30 Cent pro Zigarette, habe ich gerade mal ausgerechnet. Sollte man sich immer so ins Gewissen rufen, wenn man sich eine Kippe anzündet. Ja. Und da ist ja die entscheidende Frage an unseren lieben Marc: Wirst du denn dann aufhören zu rauchen? Ja, ich werde aufhören zu rauchen. Aber nicht das, Applaus. Ehrlich gesagt, Applaus. Nicht das Geld deswegen. Und die Frage ist auch wann. Ich kann euch nicht sagen, wann. Ach, aber ich weiß, ich werde aufhören. Ja, ich weiß nicht, was ihr jetzt hier erwartet habt, was hier kommt. Wir sind dabei, wir unterstützen dich. So, damit werden wir zusammen mit unseren Hörern dir unter die Arme greifen, Marc. Januar und oder mir Prügel androhen, nein, schon klar. Richtig. Während der Sendung ist Rauchen jetzt schon mal verboten. So. Ich muss weg. Und es gibt keine Pullerpause mehr, wo du heimlich aufs Klo gehst und rauchst. Kommen wir rasch, bevor wir uns hier im Detail verlieren, zum nächsten Punkt. Nämlich, also etwas, was ich ehrlich gesagt nicht glauben kann, aber ich habe gelesen, ganz kurz, Ende bunter Tattoos. Also offensichtlich gibt es wohl eine Auflage, dass bestimmte Chemikalien wohl jetzt nicht mehr erlaubt sind, die beim Tätowieren verwendet werden. Und deswegen soll wohl kurzfristig die bunten Farben aus den Tattoos verschwinden. Gibt es da nähere Informationen von euch? Ja. Also ich habe mit jemandem mit jemandem, der tätowiert ist, gesprochen, der sich offenbar dann auch mit der Thematik mehr auseinandergesetzt hat. Und das betrifft nur bestimmte Farben. Die sind in erster Linie farbig, das stimmt, die bunten Farben. Aber das bedeutet lange nicht, dass es keine bunten Tattoos mehr gibt. Es wird, ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Firma ist oder so, oder ein bestimmter Farbentyp, also in der Herstellung der Farbe oder so, oder die Inhaltsstoffe der Farbe. Es werden halt jetzt. Es wird Alternativen geben. Sozusagen, genau. Ja. Heroin und bleihaltige Tätowierfarben sind ab sofort verboten. Weil Bleigießen ist ja auch verboten an sich. Also ich denke, was es heißen könnte, ist, dass Tätowieren teurer wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aufgrund dieser Regelung. Ja. Oder es gibt nur noch Tätowierfarben, wo ein Impfstoff mit untergemischt ist. Der dann so langsam in den Körper diffundiert. Jetzt kommt der Schwobler hier. Ist nur so eine Idee. Das nächste Thema. Ach Mensch. Ich fühle mich gerade wie Donald Trump, der vor der Presse steht und sagt, oh, das mit den Desinfektionsmitteln, vielleicht müsste man das einfach mal in den Körper spritzen. Da könnte ich mir vorstellen, dass unsere Wissenschaftler da mal was entwickeln. Wäre vielleicht mal eine Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kommen wir schnell zum nächsten Punkt. Autofahrer, liebe Autofahrer da draußen, hup, hup, quietsch, quietsch, damit möchte ich euch gegrüßt haben und möchte euch auf diesem Wege dringend daran erinnern, dass ab dem 01.01.2022 ihr nicht nur einen Verbandskasten mit euch führen müsst, sondern ihr braucht einen, wo auch Corona-Masken drin sind. Ich glaube, FFP2-Masken müssen da drin sein. 2 Stück. Für jeden, der mitfahren kann. Also pro Sitzplatz im Auto. Da möchte ich keinen Bus haben. Und seit ein paar Jahren muss man ja auch schon Warnwesten mitführen, ne? Ja. Und wo, da natürlich ganz wichtiger Lifehack, Masken und Warnwesten am besten ins Handschuhfach. Aha. Weil dann... Weil wenn du auf der Autobahn eine Panne hast, gehst du ja nicht erst einen Kofferraum hinter. Sehr Quatsch. Mhm. Bescheuert. Es wäre schon besser, wenn man die Warnweste trüge, bevor man das Fahrzeug verlösse oder so. Quasi, wenn man das Haus verlässt. Muss man die Warnweste beim Einsteigen ins Auto anziehen. Genau, wenn du das Haus verlässt, ziehst du die Warnweste an. Tja, so viel zum Thema Mode. Genau. Aber da wollte ich, warte mal, Thema Auto hatte ich doch. Ach ja, genau, auch ganz wichtig, ab diesem Jahr beginnt der Umtausch der EU-Führerscheine. Auch nochmal dran denken. Wir sprachen auch schon mal gesagt. Wir sprachen bereits drüber. Ja. Richtig, genau. Kann man alles nachhören. Heizen und tanken wird noch teurer im nächsten Jahr, weil die CO2-Abgabe da wohl eine größere Rolle spielen wird. Details im Netz. Ich will es euch bloß Bescheid geben. Und zum Thema Wärmegewinnung und Stromerzeugung. 2022 werden die letzten Kernkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen. So viel war zu lesen. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Tanken. Ja, bitte. Habt ihr gehört, dass in Polen die irgendeine Steuer abgeschafft wird oder wurde? Dadurch ist Tanken in Polen mega billig jetzt, in Anführungszeichen. Ja, habe ich irgendwo im Fernsehen was drüber gesehen, ja. Sagtest du weniger billig? Weniger billig, ja? Deutlich billiger. Ach so, ich habe verstanden, weniger billig. Die Steuer fällt weg. Na, also billig in Anführungszeichen, ich weiß nicht, wie es teuer wirklich ist, aber lohnt sich anscheinend. Genau, jetzt nicht für euch von Frankfurt am Main nach Polen zu fahren, ist jetzt ein bisschen quatschig, aber mach ruhig. Ja. Mach ruhig. Wenn man Tanklaster hat, lohnt sich vielleicht. Ja. So, der nächste Punkt ist sehr interessant, Marc. Na, dann lies ihn mal vor. Mehr Preistransparenz durch einheitliche Mengenangaben. Ja, das kommt mir bekannt vor, gerade beim Einkaufen. Was dürfen wir darunter verstehen? Die 174 Kilogramm Packung wird aussterben. Ja, gerade wenn du zwei Verpackungsgrößen hast, hast du ja manchmal, wenn die daneben stehen, einmal den Kilopreis und einmal vielleicht den Grammpreis. Was war das andere? Packungspreis. Ja, also Das heißt, du hast eine bestimmte Packung. In der Packung ist eine bestimmte Menge drin. Und jetzt soll wohl der Preis transparenter gestaltet werden, indem nebenan eben ein Liter- oder Kilopreis abgedruckt wird. Immer dieselbe Maßeinheit. Das machen viele Lebensmitteldiscounter von sich aus schon. Das wird jetzt irgendwie Pflicht werden. Und das ist wirklich. Ist das so? Ja. Dann sind meine Informationen fehlerhaft. Also, ich vermute es jetzt nur. Ich glaube, was Stefan meint, weil das machen einige Supermärkte. Du hast diesen. Manchmal steht der Kilopreis dann auf diesem kleinen Preisschild unten drunter. Manchmal ist es der 100-Gramm-Preis. Und da müssen genau, sich, das meine ich. Genau, ich denke, da soll eine Vereinheitlichung kommen, weil ich weiß gar nicht, wer das bestimmt, ob da ein Kilopreis steht oder ein 100-Gramm-Preis. Dass du besser vergleichen kannst einfach. Nee, aber wer bestimmt denn, dass auf dem Preisschild, was in dem Regal dran ist, dass da der Preis für 100 Gramm ausgepriesen ist oder für ein Kilo? Weil das ist tatsächlich, du hast Käse. Und dann steht bei dem einen Käse steht 1 Euro für ein Kilo und bei dem anderen Käse steht 10 Euro für 100 Gramm oder so. Mhm. Also nimmst du natürlich den billigeren. Ja, aber dann musst du es dir erst umrechnen auf eine Einheit. Ja, eben, genau. Nein, das finde ich auf jeden Fall sehr verbraucherfreundlich. Ja, absolut. Sehr schön. Wenn wir es richtig verstanden haben. Genau. Ihr liebe Zuhörer da draußen, gerne mal Bezug nehmen. Meldet euch bei uns, wenn wir hier Fehler machen, Blödsinn erzählen. Ihr könnt es auch gerne sagen, wenn wir was toll gemacht haben. Aber sind wir mal realistisch? Die meisten melden sich doch bloß, um zu meckern. Und wie ihr das macht. Ja, bei uns aber gar nicht. Bei unseren Hörern stimmt das natürlich bisher nicht. Aber da wir ja festgestellt haben, nächstes Jahr wird das hier durch die Decke gehen, rechne ich damit, dass auch ein paar kritische Stimmen kommen. Das gehört immer dazu. Ja, ja, keine Rose ohne Dornen. So viel ist mal sicher. Zitat des Tages. Ja. Und, keine Rose ohne Dornen. Jedenfalls wollte ich auf diesem Weg darauf aufmerksam machen, dass jetzt genau die richtige Zeit ist, um mal die Kontaktmöglichkeiten vorlesen zu lassen. Ja, wollen wir noch ein bisschen spoilern, was unsere Hörer danach noch erwartet? Nö. Gut, dann kommen jetzt die Kontaktmöglichkeiten. Irgendwas ist doch immer. Der Podcast aus Berlin. Ihr findet uns bei Instagram unter dem Account podcast.iidi, schreibt uns dort eine Direktnachricht oder kommentiert unsere Beiträge. Oder besucht unsere Podcast-Seite im Web unter berlin-podcast.de. Hier könnt ihr das Feedback-Formular nutzen und findet zudem die vollständigen Shownotes zu allen Folgen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Übrigens, hören könnt ihr uns bei den bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcast oder iTunes. Wir sind auch bei Facebook und auf YouTube. So, wir sind wieder da. Das waren die Kontaktmöglichkeiten und Marc setzt jetzt nahtlos fort die Liste der Änderungen 2022. Genau, nochmal der Vollständigkeit halber, es ist eben nicht vollständig diese Liste, es gibt noch zig andere Sachen und ich glaube mir dort ein paar rausgesucht zu haben, die uns alle interessieren wird. Zum Beispiel, ach übrigens, die Liste ist nicht mehr lang, hier sind nur noch 4 Punkte drauf und dann sind wir damit durch. Und dann geht's nämlich heiter weiter. Du hast gefragt, Stefan, ob wir hier nicht noch spoilern wollen vor den Kontaktmöglichkeiten. Und da habe ich gesagt, nö, und dann machen wir es einfach jetzt. Euch erwartet heute noch der verrückte Podcast. Ist er eingeknickt, der Marc. Genau, bleibt einfach dran. Aber erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Sprich, erstmal noch anhören, was der Marc hier zusammengetragen hat. Das Getränkepfand wird ausgeweitet. Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann gibt's quasi so gut wie keine Getränkeverpackung mehr, auf die du kein Pfand mehr bezahlen wirst. Ich hatte neulich einen Smoothie gehabt, so einen ganz kleinen. Ne? Das sind immer so kleine Fläschlein nur und ich war sehr überrascht, dass es auf diese Flasche, eine Plastikflasche, Pfand gab. Ja, so gut. Und ich hatte neulich so eine kleine Schweppsflasche, so ein aus Glas, ein Gingerbier. Und da habe ich auch gerätselt, ob darauf Pfand ist, weil wir wissen ja, dass der Pfand hängt ja davon ab, wie viel Getränk in der Flasche ist, ne? Ist das so? Deswegen gibt es auch in Polen diese 2,99 Liter Flaschen oder 3,001 Liter Flaschen, weil dann kein Pfand drauf sein braucht mehr, weil das wohl nur bis zu 3 Liter ging oder irgend sowas. Mhm. Ich habe gerade auf mehrweg.org gelesen. Das Tüpfelchen auf dem i ist die Regelung, dass Flaschen mit mehr als 3 Litern Inhalt grundsätzlich von der Pfandpflicht ausgenommen sind. Das ist jetzt der aktuelle Stand. Und das ist nämlich, weswegen es diese 3,001 Liter Flasche aus Polen, kenne ich das, gibt. Weißt du, mehr als Knaller. Mann, Mann, Mann. Ja, und was halt auch neu ist, was wir auch kennen, Säfte in Plastikflaschen sind ab sofort immer mit einem Pfand belegt. Gibt keine pfandfreien Plastikflaschen mehr. Gut mit, so. Mit Saft sozusagen. Ja, finde ich auch gut. Na? Wollen wir zum nächsten Punkt kommen? Ja. Kurz und knapp, Porto wird teurer. Ich glaube, wir haben es sogar schon mal erwähnt. Von 80 auf 82 Cent ist der Brief hochgegangen. Sowas in der Richtung. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Postkarten, glaub, ja. Briefe verschicken und dann kleine Päckchen und große Pakete, wird alles teurer. Oder, liebe Hörer, es ist ja für euch schon Januar, ist schon teurer geworden. Also wenn ihr noch ein Kärtchen verschicken wollt, das ist die gute immer Nachricht. Drauf achten. Für euch ist es halt vorbei, ihr habt euch längst dran gewöhnt. dann kommen wir noch, ich mache erstmal den letzten Punkt, und zwar das Kükentöten ist in Deutschland dann schon verboten. Ist das nicht süß? Ja, genau. Man weiß ja irgendwie, Hühner und Hähne werden irgendwie gezüchtet und die Hähne wurden dann immer geschreddert, weil die setzen nicht genug Fleisch an und die legen keine Eier. Also weg mit dem Getier. Und das ab sofort in Deutschland verboten. Ist das nicht schön? Ja, ja, und als es damals beschlossen wurde, habe ich mir so ein bisschen an den Kopf gefasst, weil man einen sehr langen Zeitraum gewählt hat, bis das in Kraft tritt. Hm. Aber nun ist es endlich soweit. Dann kommen wir zum letzten Punkt. Endlich kann man wieder Hahn sein. Ja. Die Verbraucherrechte werden gestärkt. Da gibt es ein paar Unterpunkte. Und zwar, man kann einfacher kündigen. Es wird kürzere Kündigungsfristen geben. Reklamationen sind einfacher möglich. Man erinnert sich an diese Kaffeefahrten mit den unlauteren Verkaufsveranstaltungen, wo die Rentner dann Heizdecken kaufen etc. Es gibt ab sofort ein Verbot bestimmter Produkte, die auf Kaffeefahrten feilgeboten werden dürfen. Man höre und staune. Schön, dass der Gesetzgeber dort endlich mal tätig geworden ist und dort eingreift. Wahnsinn. Und ja. Ein weiterer Punkt oder der letzte Punkt, der Vermieter muss einen monatlichen Überblick über die Heizkosten geben. Na, da bin ich mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Ja, verstehe ich nicht so ganz. Tja, also offensichtlich. Ich habe doch meinen Zählerstand an der Heizung. Ja, sicher, aber es geht doch darum, was denn auf deiner. Es geht wohl um die Nachvollziehbarkeit der Betriebskostenabrechnung, nehme ich mal an. Mhm. Und deswegen muss er dir jetzt in Zukunft aufschlüsseln. Pass auf, den Monat hast du die Heizkosten, ja, nächsten gespannt. Monat die. Oh ja, ich auch. Das ist immer ein Streitpunkt. Machen wir uns nichts vor. Definitiv. Also auch wieder im Sinne der Vermieter, der Mieter sozusagen, mehr Transparenz schaffen. Ja. Ja. Es gibt noch viele andere Punkte, aber hier ist meine Recherche an der Stelle abgeschlossen. Ich würde sagen, damit können wir das Thema zumachen. Wir hoffen, das war für den einen oder anderen was dabei. Und ich würde nahtlos an René weitergeben. Oh, mein Auftritt. Der verrückte Podcasten. Jawohl. Genau. Also es gibt noch Material. Kurz, während ich den Brief raussuche, für die unter euch, die nicht wissen, worum es sich hierbei handelt. Es sind Briefe, die ich vor vielen Jahren an Firmen geschickt habe mit zweifelhaften Anfragen. und da haben wir schon einiges im Programm gehabt. Die Firmen haben zu 99% geantwortet. Und die Vielzahl war sehr kreativ in ihren Antworten und für heute habe ich ein Schreiben rausgesucht, das ich im Jahre 1998, wenn ich das hier richtig sehe, in meinem Fundstück. Richtig, 11. Juni. 98. Woher weißt du das? Weil das uns die Antwort. Ja. Weil er schlau ist. Okay, und zwar habe ich ein Schreiben an das Sprachinstitut Berlitz geschickt. Ich weiß gar nicht, die sind, glaube ich, bundesweit unterwegs und gewesen damals und immer noch unterwegs. Das ist eine Sprachschule, an der ich 2000 Euro damals, oder waren es D-Mark noch, im Rahmen der Bundeswehr verballert habe. Ich habe nämlich dort meinen Englischabschluss gemacht und das inspirierte mich, erneut Kontakt aufzunehmen. Und zwar habe ich geschrieben am 11. Juni 1989, 98, sorry. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, schon seit längerem habe ich ein Problem, ein Verständigungsproblem. Da Sie eines der wohl erfolgreichsten und somit auch bekanntesten Sprachinstitute sind, wende ich mich an Sie und bitte Sie um Ihre Hilfe. Mein Problem ist also folgendes. Ich erwarb vor kurzem einen Kanarienvogel, doch seit wir ihn haben, sagt er keinen Ton mehr. Sie können jetzt sagen, er ist tot, ist er aber nicht. Im Zoogeschäft hat er noch munter vor sich hergetrillert. Der Inhaber des Geschäfts, an den wir uns auch schon gewandt haben, hat gemeint, wir sollen uns ein bisschen mit ihm unterhalten. Und da liegt die Schwierigkeit. Denn ich bin der Vogelsprache gar nicht mächtig. Deshalb frage ich Sie, bieten Sie einen Vogelsprachkurs an? Wie lange würde ein solcher Kurs dauern? Gibt es sowas wie eine Hochsprache, denn ich bin der Meinung, dass zum Beispiel Meisen einen anderen Dialekt als Amseln oder Kanarienvögel haben. Da Ihre Lehrer doch eigentlich Muttersprachler sind, frage ich mich, wie Sie dies bei einem Vogelsprachkurs machen. Wie verläuft die Prüfung? Denn eine schriftliche wird es ja wohl kaum geben, da, wie wir ja alle wissen, Vögel nicht schreiben können. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns schnell eine Antwort zusenden könnten, damit unser Sohn nicht mehr traurig vor dem Vogelkäfig steht. Ich danke Ihnen schon im Voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Soweit der Brief. Sehr schön. Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Eine Antwort gab es auch. Ich glaube, die kommen später. Diesen Podcast noch. Ja, warum nicht? Aber ja, wann später? Das entscheidet Stefan offenbar dann. Ja, eben. Die Frage ist, wann später? Vor den Witzen. Also würde ich sagen, jetzt. Okay. Okay, dann kleine Pause. Und nach der Pause folgen die Witze. Quatsch, folgt die Antwort. Eben, du bist ja schon ganz durcheinander, Mensch. Das ist der erste Podcast im neuen Jahr quasi für die Zuhörer. Ist das jetzt ganz Pause? Nervös. Ist das jetzt die Pause gewesen? Die Pause war schon lange. Achso, das ist wieder so eine kurze Pause, ne? Also wir müssen den Zuhörern vielleicht mal kurz erklären, wir sind mit der Zeit schon recht fortgeschritten, deswegen haben wir auf ein Thema verzichtet, was wir jetzt eigentlich noch gemacht hätten, aber das machen wir dann demnächst mal. Aber wir verraten euch nicht was. Nicht? Nö, oder? Das hatten wir ja auch schon mal angekündigt als Idee. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich gucke mal in unseren Ablaufplan. Die neuen Senatorenposten. Ach ja, Berliner, du wolltest doch ein Quiz mit uns machen. Ach Mensch, Politik. Wir wollten Politik auf einmal machen. Wisst ihr das wieder. Mensch, ist ja Wahnsinn. Na, dann machen wir jetzt das Manchmal fragen mich, was wir in der Vorbesprechung alles unterhalten. Entschuldige bitte, Stefan, aber es steht nicht in dem Sendeablauf. Aber dass ich nackt durchs Kamerabild gelaufen bin, das habt ihr mitgekriegt, oder? Nee, ich werde immer erst zum Ende der Sendung nüchtern. Ach so, okay, na gut. Ja, nein, aber ich denke, da wird die Zeit ein bisschen knapp. Deswegen können wir gerne die Antwort auf den Brief direkt vorlesen. Aber gern doch. Dann braucht ihr heute nicht so lange warten, sondern kriegt gleich die Antwort. Dann möchte ich nochmal kurz zusammenfassen. Ich habe einen Brief an ein Sprachinstitut geschickt. Und habe sie damit konfrontiert, dass ich einen Sprachkurs für die Kommunikation mit einem Kanarienvogel benötige. Und das Sprachinstitut Berlitz hat tatsächlich geantwortet. Und was sie geantwortet haben, das wird uns Marc jetzt vorlesen. Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass sie sich knapp 4 Wochen Zeit gelassen haben für eine Antwort. René schrieb bekanntermaßen am 11.06. Die Antwort ist jetzt vom 6. Juli desselben Jahres und lautet wie folgt. Sehr geehrter Herr Görlitz, vielen Dank für Ihre Anfrage. Um ehrlich zu sein, so haben Sie nicht geschrieben, aber ich wollte der Sache etwas mehr Dramatik verschaffen. Also, Ich beginne nochmal. Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 11. Juni 98 und das in uns gesetzte Vertrauen. Wie Sie richtig bemerkt haben, sind unsere Lehrer alles Muttersprachler, doch Kanarienvögel befinden sich leider nicht darunter. Hinzu kommt, dass Meisen, Amseln und Kanarienvögel doch auch viel eher singen als sprechen. Daher empfehlen wir Ihnen, eine Gesangsschule anzusprechen, in der Hoffnung, dass Ihnen eine solche weiterhelfen kann. Mit freundlichen Grüßen, die Berlitz Deutschland GmbH. Ja, das ist so deutsch, so deutsch. Das Problem einfach weitergeben an irgendjemand anders. Schön delegiert, genau. Und das heißt, es gibt einen weiteren Brief dazu? Nein, das war... Schade. Ich würde sagen, pass auf, du hast ihn in 98 geschrieben. So es die Firma heute noch gibt, nimm doch mal heutzutage Bezug und schreib einen neuen Brief dorthin. Genau, ja. Vielen Dank für Ihre Antwort von 1998. Die ich beim Aufräumen gefunden habe. Genau, wie es gerade hier schreiben die Antwort. Die vorgestern mit der Post ankam. Der Kanarienvogel ist zwar tot, aber das Problem ist dasselbe. Ja. Das wäre natürlich auch geil. Wenn ich habe bereits einen neuen Kanarienvogel. Wenn man jetzt behaupten würde, der Brief wäre jetzt erst angekommen, Ihr Antwort schreiben, ich habe sehr lange darauf gewartet, vielen Dank, dass es endlich da ist, ja. Muss ich mir unbedingt sofort Bezug nehmen. Also ich kann es ja nicht glauben, dass so eine renommierte Sprachschule wie Sie mir da nicht weiterhelfen ich kann. Ich glaube, es hakt. Antwort erstmal verarbeiten. Genau. Genau. Nachdem ich jetzt aus der Psychiatrie wieder entlassen wurde. Genau. Oh Mann. Aber das wäre doch auch mal wirklich ganz spannend. Verrückter Podcasten Reloaded, dass man aktuelle Firmen mal anschreibt zu solchen Fragen. Nee, viel besser. Ja. Man geht vorbei, man schreibt gar nicht, man geht vorbei. Oder so. Ja, aber das hier vorlesen zu können, ist ja irgendwie auch ganz nett. Oder man müsste direkt mit dem Mikro dort vorbeigehen und ihnen sagen, ach übrigens, ja. Vorsicht, was sie jetzt antworten, das landet alles in unserem YouTube. Podcast. Ja. Anrufen. Und nicht vergessen, das Internet oder so. Vergisst nie. Gut, aber lasst uns das mal nicht vor unseren Zuhörern hier auseinandernehmen. Sonst liebe Zuhörer, ihr habt nichts gehört. Genau. Ihr hört jetzt was. Jetzt wird es nämlich nochmal richtig lustig. Wenn es jetzt noch nicht lustig war, dann spätestens jetzt. Ne? Das kann man euch garantieren, denn jetzt kommt auch im Jahr 2022 unser Witzbattle. Das bedeutet, jeder von uns drei Moderatoren hat drei Witze, macht zusammen 369 Witze, die ihr jetzt vernehmen könnt. Und wir hoffen, Marc hat wieder gute rausgesucht, René auch, ich garantiert auch. Und deswegen verlieren wir keine Zeit, wir fangen direkt an. Bitte Marc, schieß los. Ein normales Gespräch unter zwei gleichberechtigten Menschen. Der eine beginnt mit, warum lachst du? Der andere, warte kurz, dann riechst du es auch. Ja. Den hatten wir doch letzte Woche. Den hatten wir schon? Okay, dann kann ich den ersetzen durch einen anderen. Nein, hatten wir nicht. Nein. Du hast ja vorhin schon einen Witz erzählt. Ich bin den dran. Ihr in den Outtakes hört, das können wir auch schon sagen. Aha. Ach so, wissen unsere Zuhörer eigentlich, dass die nach dem Podcast immer noch die Outtakes kommen? Das können wir ja nochmal betonen an dieser Stelle. Immer dranbleiben, bis zum Schluss. Jetzt wird einige sagen, oh Gott, jetzt muss ich 70 Folgen nachhören. Tja. Geht schnell. Pesch. Die Outtakes sind nicht so lang. Gut, mein Witz. Und zwar, drei Freunde bekommen Post vom Kreiswehrersatzamt. Und es geht um das Einziehen zur Bundeswehr. Und die drei Freunde sind ein Hirsch, ein Hase und ein Bär. Und die haben alle drei gar keine Lust, zur Bundeswehr zu gehen und versuchen also ausgemustert zu werden. Und da sagt der Hirsch, ey, ich werde mein Geweih nach hinten drehen. Das ist total defensiv, da können sie bestimmt nicht gebrauchen. Der geht rein in die Musterung, kommt raus, yeah, ausgemustert. Der Hase sagt, ich werde meine Löffel einfach wegbinden. So nach hinten, dass man die nicht sieht. Ein Hase ohne Löffel braucht kein Mensch. Er geht rein, kommt raus, yeah, ausgemustert. Da sagt der Bär, und was soll ich machen? Da überlegen die so zu dritt. Ganz schön schwierig bei dir. Pass auf, wir verprügeln dich richtig doll und dass dir die Zähne rausfallen und dann werden die dich bestimmt auch nicht brauchen können und muss dann nicht aus. Also der Bär kriegt die Trachtprügel seines Lebens. Keine Hände mehr im Mund, ne? Geht rein. Kommt raus. Yeah, ausgemustert. Bin zu dick. Genau. Ja. Ja. Den kenne ich in einer brutaleren Variante, aber der ist richtig gut. Richtig gut. Ich sag nur Witz vom Olli. Olli, da das ist der wieder. Olli, verdammt nochmal. Der Olli, da haben wir schon wieder, genau. Ja, pass auf, es ist die erste Sendung im neuen Jahr für unsere Hörer. Deswegen habe ich ein paar Chuck Norris-Witze rausgesucht, weil letztes Mal haben wir ja schon einen gehabt und da habt ihr gesagt, Mensch, das ist cool, das brauchen wir wieder. Mal gucken, ob wir ein paar coole raushauen können. und zwar fangen wir mal an. Vor 75 Jahren ist die Welt auf Chuck Norris gekommen. Hm? Ist ja echt schon so alt, der Chuck Norris. Das war jetzt für mich die hilfreichste Information. 75. Okay. Na denn? Hm. Gut, Marc, komm, mach das mal. Du musst das Loch jetzt unbedingt stopfen. Ja. Peter zu seiner Frau. Wow, ich bin ein 3D-Drucker. Daraufhin seine Frau. Peter, mach doch bitte die Tür zu beim Kacken. Ja, sehr gut. Okay, eine ältere Dame auf dem Friedhof und die irrt da umher und dann trifft sie den Friedhofswärter und spricht ihn an und sagt so, junger Mann, können Sie mir mal helfen? Ich suche Sektion 24, Grab 10. Und da sagt er, das haben wir gerne, sich selber ausbuddeln und dann nicht mehr nach Hause kommen. Sehr gut, sehr gut. Wusstet ihr, dass Chuck Norris schwarze Stifte nach Farben sortieren kann? Nee, aber jetzt. Sehr gut. warte mal, okay, warte mal. Jetzt ist mir noch ein völlig anderer Witz irgendwie eingefallen. Ja, da kriege ich den noch zusammen. Der war irgendwie ganz nett. Stellt euch vor, ihr müsstet euch von einer Musikrichtung trennen, um damit den Weltfrieden herbeizuführen. Welche wäre es und warum Schlager? Ich fand den gut. War das dein zweiter Witz? War das mein zweiter Witz? Ja, ich habe noch so viele weitere, aber kannst erstmal weitermachen. Ja, komm, du weißt ja ganz genau, ohne Bonusrunde läuft hier sowieso nichts. Also, mein zweiter Witz. Oh, das ist schon der dritte, ne? Ich glaube, es ist so schon nee, ist der zweite jetzt. Ja. Der also, dritte, deswegen haben wir ja so gemacht. Mein dritter Witz, pass auf. Ein Pärchen und der Mann hat frei und da sagt die Frau beim Losgehen zur Arbeit so zu ihm, du Schatz, bist heute zu Hause. Kannst du bitte dran denken, dass du nachher noch mit dem Hund eine Runde Gassi gehst? Der braucht ja seinen Auslauf, ne? Und er so, ja, mach ich. Ne, sie geht auf Arbeit und er dallert den ganzen Tag so vor sich hin und dann fällt ihm ein, ach Mensch, ich muss ja mit dem Hund noch Gassi gehen. Er guckt aus dem Fenster und das schüttet wie Sau und da sagt er sich, eigentlich habe ich ja keinen Bock, Gassi zu gehen. Ich lasse den alleine laufen. Macht die Tür auf, schiebt ihn aus der Tür, der Hund rennt da einmal im Karree, ist dann aus der Sichtweite, kommt aber wieder und da hat der ein Kaninchen im Maul. Der Nachbar guckt, der Mann guckt und sagt so, ach scheiße, das ist das Kaninchen von Nachbarn. Nimmt das Kaninchen und legt es dann so heimlich wieder in den Kaninchenkäfig. So. Zeit verstreicht, am nächsten Tag sitzt er mit seiner Frau so beim Kaffee und da sagt die Frau so, du, hast du schon gehört? Bei unseren Nachbarn drüben ist was richtig Gruseliges passiert. Das Kaninchen lag am nächsten einfach so tot im Käfig. Und da sagt er, aha, und ist da ein Grusel? Ist halt gestorben. Naja, die haben das 3 Tage vorher beerdigt. Alle der Hund wurde wieder ausgebuddelt. Der Lump. Ziemlich langer Witz. Ist wohl Renés neue Leidenschaft. Ja, lange Witze. Ja. Umso kürzer mache ich's. Chuck Norris kann eine Drehtür zuschlagen. Ich habe noch einen für die Bonusrunde. Ja. Seid ihr bereit? Ach nein, ich glaube, man fragt, seid ihr bereit? Yes. Ein Mann geht in eine Bar, bestellt 15 Bier. Und fängt an, ziemlich schnell zu trinken, fragt der Barkeeper. Also, mein Gott, warum trinken Sie denn so schnell? Sagt der Mann, Sie würden auch so schnell trinken, wenn Sie wüssten, was ich habe. Oh mein Gott, das klingt ja furchtbar. Was haben Sie denn? Sagt der Mann, ich habe nur 13 Cent dabei. Mama. Sehr gut, ja. Okay. Finde ich gut. Ich gebe zu, ich habe jetzt einen etwas komplizierten Bonuswitz. Aber wir kriegen das zusammen hin. Also, ein Typ in der Bar haut einen anderen Typen in der Bar an und sagt so zu ihm, du, ich habe was dabei in meinem Rucksack, das hast du noch nie im Leben gesehen. Dann sagt er, was denn? Einen 30 Zentimeter großen Simmel. Simmel ist Philosoph, Georg Simmel, ja? Okay, haben wir das geklärt. Das war ja schon der schwierige Part. Und er, was? Er macht den Rucksack auf, kommt so ein kleines Männchen raus, 30 Zentimeter groß und rennt rum und grüßt die ganzen Leute und ist da freundlich. Und da sagt der andere Typ so, ist ja krass, wo hast du den denn her? Na, pass auf, ich verrate den Geheimnis. Wenn die Straße hochgehst, hinten links an der Kreuzung, da ist eine Ampel, eine Laterne, sorry. Da ist eine Laterne. Und wenn du an der reibst, da kommt so eine Fee und da kannst du dir was wünschen. Da sagt er, was? Das ist ja geil. Geht aus der Bar raus, geht die Straße hoch zu der Laterne, reibt an der Laterne und dann kommt eine Fee und sagt, so, du hast einen Wunsch frei. Und da sagt er, okay, ich wünsche mir 5 Millionen in kleinen Scheinen. Das macht bling und plötzlich steht der Typ da mit 5 Millionen und um ihn rum lauter kleine Schweine. Da sagt er, was ist das für ein Scheiß? Geht in die Bar zurück und sagt, sag mal, deine Fee, die ist ein bisschen schwerhörig, oder? Und er so, ja, ja. Oder meinst du etwa, ich habe mir einen 30 Zentimeter Simmel gewünscht? Sehr gut. Sehr gut. Oh, klar. Ja, sehr gut. Na, ich glaube, den hat Markus Krebs auch mal erzählt, ne? In seinem Bühnenprogramm fand ich auch sehr gut. Kann sehr gut sein. Markus Krebs. Oh ja, das kann sein. Ja. Mal gucken, was wir noch haben mit Chuck Norris. Ja, Chuck Norris bekommt im Baumarkt 20% auf alles, auch auf Tiernahrung. Der Chuck. Marc. Und nun folgt eine wohlüberlegte Liste mit Dingen, die in Leopardenmustern so richtig schön aussehen. Erstens Leoparden. Sehr gut. Ja. Okay. Zwei Rosinen, sagt die eine zur anderen. Sag mal, warum hast du nur einen Helm auf? Nö, ich muss halt noch in Stollen. Ja, aber gut. Also Leute, flacher geht's reißt nicht, oder? Euch zusammen. Also, genau. Das Jahr soll doch irgendwie lustig beginnen. Ja, pass auf. Deswegen habe ich jetzt hier noch zum Abschluss einen Bonuswitz. Wenn Chuck Norris ins Wasser geht, dann wird er nicht nass, sondern das Wasser wird Chucky. Chucky. Oh Gott, ist so das schlecht. Letzter Bonuswitz. Ja, sehr gern. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gerne nehmen Sie an Diskussionen teil? Geht auch 11? Nein. Mhm. Warum nicht? Mhm. Gut, ich liebe diese Witze. Ein Notruf bei der Polizei. Ne? Typ am Telefon. Hilfe, Hilfe, hier schlagen sich zwei Frauen um mich. Ja, was ist jetzt daran der Notruf? Ja, ich glaube, die Dicke gewinnt. Also, was krass. Den muss man heutzutage anders erzählen. Wie denn? Ja, dann erzähl dann bitte anders. Die arme, dicke Frau. Dann sag doch wenigstens, die hässliche gewinnt oder so. Boah. Am Mensch, wir haben doch schon, also haben wir den Disclaimer. Dann, so einen Witz dann, gehabt. Dann ist das jetzt der Punkt, an dem wir den Disclaimer wieder einschieben. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. So ist es. Wir haben gegen niemanden, genau, über den wir hier lachen. Wir haben nichts gegen Polizisten, wir haben nichts gegen Hirsche, nicht gegen Schweinehasen, auch nichts gegen Chuck Norris. Wir lachen einfach nur, genau, aus Freude und, darüber. Und wir haben nichts gegen Raupen. Denn wie sagte neulich der eine zum anderen, wie unterscheidest du dich von einer Raupe? Aus der Raupe wird noch was. Da haben wir es. Wir haben auch nichts gegen Stotterer. Sitzen zwei Typen in einem Raum zusammen, sagt der eine zum anderen, sag mal, wie heißt denn du? Thomas. Dann sagt der andere, oh, sorry, du stotterst, ne? Da sagt er, nee, ich stotter nicht, aber mein Vater. Und übrigens, ich hasse Hebammen. Ja. Da kann Chuck Norris, der seine 5-Minuten-Terrine in 30 Sekunden zubereitet, auch nicht mehr was retten. Nicht mehr helfen. Ja. Ja. So, gut, ihr kleinen Impfdosen. Ja. Damit soll es das für heute gewesen sein. Richtig. Das war das Witzbattle. Das war Folge 76 vom Podcast Irgendwas ist auch immer, der Berlin-Podcast. Wir hoffen, es hat euch wie immer Spaß gemacht. Ihr seid gut ins neue Jahr mit uns gekommen. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Danke an René, danke an den lieben Marc für eure Zeit. Sehr gerne. Ich habe noch ein Lifehack ja. Abschließend für die Leute da draußen. Wenn euch jemand fragen sollte, ob ihr gerade gefurzt habt, dann antwortet ihr selbstverständlich oder denken Sie, ich rieche immer so? In diesem Sinne, mehr Witze gehen nicht. Euch eine schöne Zeit, bis in 2 Wochen. Macht's gut. Alles klar. Tschüssen. Taxi. Alexa, mach mir eine Stulle. Übrigens, unseren Podcast kannst du auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon Music, Google Podcasts oder iTunes abonnieren. Bleib dran! Und hier sind die Outtakes. So, bei mir ist alles schick. Technisch ausgereift. Neulich beim Augenarzt. Herr Doktor, ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Gegenfrage, wieso? Ist die alte nicht mehr scharf genug? Knaller! Ich bin dieses Jahr in Oranienburg zu Silvester. Mhm. Der feine Herr. Wir sind zu viert. Welche Regel gilt da? Eine Frau, 3 Männer. Wer liegt oben? Wir wechseln uns ab. Top Antwort. Ich arbeite so gern mit Profis. Ja, top Antwort. Das erinnert mich an Familienduell. Wir haben 100 Leute gefragt. Genau, mit Werner Schulze Erdl. Ich habe, was ist denn das eigentlich? Weiß ich nicht. Es ist gefärbtes Zeug. Ach, doch, irgendein Mixsaft hier. Ananas, Maracuja, irgendwas. Ananas, Maracuja, irgendwas? Ist das Alkohol? Ja, irgend so ein Tropical-Ding. Dann fangen wir an. Toi, toi, toi. 2 Minuten sind schon rum. Das hatten wir anders besprochen, Marc. Die haben einfach zu Weihnachten ja, schon so viele Geschenke gekriegt. Da muss jetzt ja nicht gespoilert werden. Und ehrlich gesagt, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwas spoilern. Aber sei es. Wir haben gesagt, hier die verrückte Podcasten wollten mal spoilern. Ja, verstehe. Da war ein Funkloch gewesen, ne, Marc? Was? Ja, also im Internet, ne? Marc hat sie richtig schick gemacht. Ich habe ein weißes Hemd an. Wir müssen das Intro machen. Richtig. Ah, siehst du, hätte ich fast vergessen. Oh Gott, was nimmt man dafür denn da heute? Dafür bin ich doch da, Stefan. Ja, ich weiß. Ina, denk dran. Also wenn es aus dem Mund rauskommt, wirkt es immer anders, als wenn du es nachher geschnitten hast. Ich weiß nicht, woran das liegt. Weil die Pausen weg sind und die Überlagerung. Ja. Oder ja, weil die Worte in einer anderen Reihenfolge sind. Anders, als ich mich erinnere, dass ich sie gesagt habe. Wenn es von Stefan geschnitten ist, ist es eigentlich immer besser. Das stimmt. Jetzt kommst du. Krass. Stefan, mach sie gut. Stefan, mach mir eine Schnitte. Ja, habe ich hier. Schnitte. Ich habe nur ein Wiener Würstchen. Schnitte. Okay. Fleisch. Ach, Fleisch. Was hast du da? Mozartkugeln. Ist ja noch ekliger. Vegetarisch. Ey, Klubik, muss noch bis zum Sommer die ganzen Weihnachtssüßigkeiten aufessen. Ach so, sind das die Mozartkugeln ohne Fleischfüllung? Jetzt sind seine eigenen Mozartkugeln. Ach, ich habe noch einen guten Witz. Und zwar, da ist ein Typ, der hat ein Kamel. Und irgendwie ist das Kamel so ein bisschen altersschwach und läuft nicht mehr richtig. Und da sieht er durch Zufall am Straßenrand so eine Kamelwerkstatt. Geht er zu der Kamelwerkstatt hin und sagt so, sagen Sie, mein Kamel, das ist ein bisschen lahm, können Sie mir da irgendwie helfen? Da sagt er, ja, überhaupt kein Thema, gucken Sie mal, wir haben hier so ein Gestell, so ein Graben, ne? wo so ein Auto repariert werden. Gehen Sie mal mit dem Kamel da rüber, sodass die beiden Glocken von dem Kamel hier so über mir sind. Und dann nimmt er zwei die Ziegel. Die beiden Glocken. Ja, was soll ich denn sagen? Der nimmt er zwei Eier. Die zwei Eier, dann nimmt er zwei Ziegel und haut die zusammen und das Kamel geht ab wie eine Rakete. Und dann sagt er, siehste, habe repariert. Und dann sagt der Typ so, hä? Sag mal, und wie soll ich jetzt hinterherkommen? Ja, stell dich mal hier rüber. Genau. Ich glaube, bevor René hier noch 3 Witze erzählt, sollten wir mal die Aufnahmen stoppen, oder? Also, ja, dann erzähle ich die außerhalb der Aufnahme. Und das ist das Problem, ich kann mich immer nicht erinnern, was ist im Podcast gelaufen und was ist nicht im Podcast gelaufen. Die rote On-Air-Lampe fehlt für dich. Nee, die habe ich ja hier, aber trotzdem verbindet die sich nicht mit meinem Erinnerungsvermögen. Aber egal, Lasst uns. Dann stoppen wir Aufnahme. In 5, 4, 3, 2, 1. Los. Stopp. Stopp.